Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 301, an Schiller. Ich danke Ihnen für Ihre fortgesetzten Betrachtungen über das epische Gedicht. Ich hoffe, Sie werden bald nach Ihrer Art in einer schönen Folge die Natur und Wesen desselben entwickeln, hier indessen einige meiner Vermutungen. Ich suchte das Gesetz der Retardation unter ein höheres unterzuordnen, und da scheint es unter dem zu stehen, welches gebietet, dass man von einem guten Gedicht den Ausgang wissen könne, ja wissen müsse, und dass eigentlich das Wie bloß das Interesse machen dürfe. Dadurch erhält die Neugierde gar keinen Anteil an einem solchen Werke, und sein Zweck kann, wie Sie sagen, in jedem Punkte seiner Bewegung liegen. Die Odyssee ist in ihren kleinsten Teilen beinahe retardierend, dafür wird aber auch vielleicht 50-mal versichert und beteuert, dass die Sache einen glücklichen Ausgang haben werde. So viele den Ausgang antizipierende Vorbedeutungen und Weissagungen stellen, wie mich dünkt, das Gleichgewicht gegen die ewige Retardation wieder her. In meinem Hermann bringt die Eigenschaft des Plans den besonderen Reiz hervor, dass alles ausgemacht und fertig scheint und durch die retrograde Bewegung gleichsam wieder ein neues Gedicht angeht. So hat auch das epische Gedicht den großen Vorteil, dass seine Exposition, sie mag noch so lang sein, den Dichter gar nicht geniert, ja, dass er sie in die Mitte des Werks bringen kann, wie in der Odyssee sehr künstlich geschehen ist, denn auch diese retrograde Bewegung ist wohltätig, aber eben deshalb, dünkt mich, macht die Exposition dem Dramatiker viel zu schaffen, weil man von ihm ein ewiges Fortschreiten fordert, und ich würde das den besten dramatischen Stoff nennen, wo die Exposition schon ein Teil der Entwicklung ist. Dass ich aber nunmehr dahin zurückkehre, wo ich angefangen habe, so wollte ich Ihnen Folgendes zur Prüfung unterwerfen. Mein neuer Plan hat keinen einzigen retardierenden Moment. Es schreitet alles von Anfang bis zu Ende in einer geraden Reihe fort. Allein er hat die Eigenschaft, dass große Anstalten gemacht werden, dass man viele Kräfte mit Verstand und Klugheit in Bewegung setzt, dass aber die Entwicklung auf eine Weise geschieht, die den Anstalten ganz entgegen ist und auf einem ganz unerwarteten, jedoch natürlichen Wege. Nun fragt sich, ob sich ein solcher Plan auch für einen epischen ausgeben könne, da er unter dem allgemeinen Gesetz begriffen ist, dass das eigentliche Wie und nicht das Was das Interesse macht, oder ob man ein solches Gedicht nicht zu einer subordinierten Klasse historischer Gedichte rechnen müsse. Sehen Sie nun, mein Werter, wie sich etwa diese zerstreute und flüchtige Gedanken besser ausarbeiten und verknüpfen lassen. Ich habe jetzt keine interessantere Betrachtung als über die Eigenschaften der Stoffe, inwiefern sie diese oder jene Behandlung fordern. Ich habe mich darin so oft in meinem Leben vergriffen, dass ich endlich einmal ins Klare kommen möchte, um wenigstens künftig von diesem Irrtum nicht mehr zu leiden. zu mehrerer Deutlichkeit schicke ich nächstens meinen neuen Plan, noch über einige Punkte ihrer vorigen Briefe. Woltmanns Menschengeschichte ist freilich ein seltsames Werk, der Vorbericht liegt ganz außer meinem Gesichtskreise, das ägyptische Wesen kann ich nicht beurteilen, aber wie er bei Behandlung der israelitischen Geschichte das Alte Testament, so wie es liegt, ohne die mindeste Kritik, als eine reine Quelle der Begebenheiten annehmen konnte, ist mir unbegreiflich. Die ganze Arbeit ist auf Sand gebaut und ein wahres Wunderwerk, wenn man bedenkt, dass Eichhorns Einleitung schon 10 Jahre alt ist und die herderischen Arbeiten schon viel länger wirken. Von den unbilligen Widersachern dieser alten Schrift will ich gar nicht einmal reden. Die Duisburger Fabrik, von der ich auch ein Musterbild erhalten habe, ist ein kurioses Unternehmen, das durch unsere Freunde im Modejournal verdient gelobt zu werden. Es ist ein Kunstgriff, diese Arbeiten für mechanisch auszugeben, den die Engländer auch schon einmal mit ihrer polygraphischen Gesellschaft versucht haben. Es ist eigentlich nichts Mechanisches daran, als dass alles, was dazugehört, mit der größten Reinlichkeit und in Menge durch einige mechanische Hilfsmittel gemacht wird, und so gehört freilich eine große Anstalt dazu. Aber die Figuren sind nichts desto weniger gemalt. Anstatt dass sonst ein Mensch alles tut, so konkurrieren hier viele. Das Wachstuch des Grundes wird erst mit großer Sorgfalt bereitet und alsdann die Figur, wahrscheinlich von Blech ausgeschnitten, draufgelegt. Nun streicht man den Raum umher sorgfältig mit einer anderen Farbe über und nun werden subalterne Künstler angestellt, um die Figur auszumalen. Das denn auch in großen Partien geschieht, bis zuletzt der Geschickteste die Kontur rektifiziert und das Ganze vollendet. Sie haben artige Kunstgriffe, um den Pinsel zu verbergen, und machen allerlei Späße, damit man glauben solle, das Werk könne gedruckt sein. Langer, ein Inspektor von der Düsseldorfer Galerie, ein guter und geschickter Mann, ist dabei interessiert, und Sie mögen immer auch in Ihrer Art dem Publiko das Geld abnehmen. Nur weiß ich nicht recht, wie die Sachen gebraucht werden sollen. Sie sind nicht gut genug, um in Rahmen aufgehängt zu werden und dergleichen schon fertige Bilder in die Wände einzupassen, hat große Schwierigkeiten. Zu Türstücken möchte es noch am ersten gehen. Zu loben ist daran die wahrhaft englische Akkuratesse. Man muss das Weitere abwarten. Ich wünsche, dass Sie bald in Ihren Garten ziehen und von allen Seiten beruhigt sein mögen. Grüßen Sie mir Ihre liebe Frau aufs Beste, sowie auch Humboldt, dem ich eine baldige Wiederherstellung wünsche. Weimar, den 22. April 1797. G.